Morgen geht auf über dem Land. Doch heute ist nichts wie gestern, vergessen all die Schand. Abgelegt sind die Ketten ihrer Tyrannei. Hörst du die Rufe in den Straßen? Wir sind frei. Stolzen Hauptes blickst du nun über das Land. Alles Übel vertrieben, ausgemerzt und verbannt. Aus hunderttausenden Kehlen hörst du den Schrei: Deutschland soll leben, wir sind nun frei. Ich steh auf dem Felsen und seh mein Volk frei. Mein Schwertstolz zum Himmel gestreckt, über mich reißt er. Love.